Freiheit sein kein Verbot. Friedrich nicht so schnell um, sonst zeigt er was davor. Natürlich bleiben wir keine Freunde, sehen zu, wie du nach Hause kommst. Schön groß an deine Leute, ich hab sie alle schon gehört. Das letzte Hemd hat deine Taschen, ich hab schon Pferde kratzen sehen. Das lässt sich alles abwaschen, wo ist das Problem? Friedrich nicht so schnell um, sonst zeigt er was davor. Und wenn der Arsch nach vorn zeigt, siehst du, er ist in Not. Das Leben ist kein Ponyhof, wenn du das manchmal glaubst. Beziehungen sind nicht immer doof, wenn du ihnen nicht vertraust. Die letzten weißen Hunde, ich werd der Erste sein. Ich geh noch eine Runde aus, dann wär ich gern allein. Dreh dich nicht so schnell um, dann zeigt der Arsch nach vorn. Dinge, was bist du für ein Idiot? Dreh dich nicht so schnell um, Gott zeigt der Arsch nach vorn. Und wenn der Arsch nach vorn zeigt, siehst du, er ist in Nord. Schön Gruß an deine Leute, ich hab sie alle schon Kleine Arschradde, du hast ganz genau, dass wir keine Freunde da haben.